Упражнение 13, страница 72. Die Abreise. Die Abreisen. Die Abteilung. Die Abteilungen. Der Anzug. Die Anzüge. Der Einkauf. Die Einkäufe. Die Farbe. Die Farben. Das Frühstück. Die Frühstücke. Das Geld. Die Größe. Die Größen. Das Geschäft. Die Geschäfte. Die Herrenbekleidung. Der Käse. Die Kasse. Die Kassen. Das Kilo. Die Kilos. Der Koffer. Die Koffer. Die Krawatte. Die Krawatten. Die Kurzwaren. Das Lebensmittelgeschäft. Die Lebensmittelgeschäfte. Das Leder. Die Leder. Die Lederwaren. Die Mark. Die Nummer. Die Nummern. Die Ostsee. Das Paar. Die Paare. Der Pfennig. Die Pfennige. Der Schuh. Die Schuhe. Die Warenausgabe. Die Warenausgaben. Die Wurst. Die Würste. Anprobieren. Sich befinden. Befand sich. Befunden. Drücken. Glauben. Hineinlegen. Kosten. Passen. Beide. Billig. Blau. Braun. Bunt. Dunkel. Schwarz. Teuer. Zu. In welcher Farbe? In Braun. An der Kasse zahlen. Ein Anzug Größe 50. Eine Nummer größer. Was kostet der Koffer? Meiner Meinung nach. Die Treppe hinaufsteigen. Die Reise an die Ostsee. Wer die Wahl hat, hat die Qual. Nicht wahr? Ein wenig. Der Januar. Der Februar. Der März. Der April. Der Mai. Der Juni. Der Juli. Der August. Der September. Der Oktober. Der November. Der Dezember.